Aufgabe 16. Sie hören gleich den Anruf von Frau Milek. Bitte beantworten Sie Ihre Fragen und tragen Sie die Antworten in die Leerzeilen ein. Sie haben für die Beantwortung jeder Frage 20 Sekunden Zeit. Danach hören Sie eine Musterantwort und Frau Milek stellt die nächste Frage. Ihre Gesprächseinleitung ist bereits vorgegeben. Multimedia-Akademie Sebastian Kringel, guten Tag, was kann ich für Sie tun? Guten Tag, mein Name ist Milek. Ich möchte gern meine Photoshop-Kenntnisse erweitern und habe Ihr Kursangebot im Internet gesehen. Welchen der Kurse können Sie mir empfehlen? Und könnten Sie mir weitere Informationen dazu geben? Die Antwort könnte lauten: Frau Milek, da kann ich Ihnen unseren Intensivworkshop Photoshop empfehlen. Dort lernen Sie, wie Sie die Photoshop-Werkzeuge effektiv einsetzen. Das klingt gut. Und wie lange dauert der Kurs? Und wann findet er statt? Die Antwort könnte lauten: Dieser Intensivkurs dauert 2 Tage und er findet immer am Wochenende statt, samstags und sonntags. Ich interessiere mich auch für Fotomontage. Lernt man das auch in diesem Kurs? Und was ist mit den Lehrmaterialien und der individuellen Betreuung, auf die in Ihrem Angebot hingewiesen wird? Die Antwort könnte lauten: Zu Ihrer ersten Frage, ja, natürlich. In diesem Kurs wird ebenfalls Fotomontage für Profis unterrichtet. Und zu Ihren anderen Fragen, alle Unterrichtsmaterialien sind inklusive, das heißt das Lehrbuch und die Handouts zu den Präsentationen der Weiterbildung. Außerdem bieten wir noch einen Zusatzservice an. Sie können sich von uns auch nach der Schulung telefonisch beraten lassen. Großartig, was für ein toller Service. Und sagen Sie, mit welchem Betriebssystem arbeiten Sie? Die Antwort könnte lauten: Wir arbeiten üblicherweise mit dem Windows-Betriebssystem, aber auf Wunsch können wir Ihnen auch Apple Macintosh anbieten. Sehr gut. Aber ich hätte da noch eine Frage. Wie sieht es mit einem Abschlusszertifikat aus? Die Antwort könnte lauten: Wer an dem Kurs erfolgreich teilnimmt, das heißt regelmäßig kommt und die Prüfung besteht, erhält ein Expertenzertifikat.